Die ausländischen Parteiführer und die Persönlichkeiten verschiedener Kreise würdigen die Verdienste von Genossen Kim Jong-il um den Parteiaufbau. Der Generalsekretär des Setka der Arbeiterpartei Kongos, der Generalsekretär des Setka der KP Libanons, der Vorsitzende der Dänemark DVJK Freundschaftsgesellschaft und weitere Persönlichkeiten schrieben in ihren Glückwunschtelegrammen und Briefen, dass Kim Jong-il die Idee vom Präsidenten Kim Il-sung, das Volk als das Höchste zu betrachten, treu fortgesetzt und die Partei der Arbeit Koreas zu einer mütterlichen Partei, Dienerin des Volkes und mächtigen Führungskraft verstärkt und entwickelt hatte. Weiter betonten sie die Verdienste vom hervorragenden Politiker Kim Jong-il um den Parteiaufbau, der den Sozialismus koreanischer Prägung verteidigt und diesen weltberühmt gemacht habe, werden mit der Geschichte von Juche Korea unvergessen bleiben.